Im 9. und 10. Jahrhundert beherrschte Anuradhapura die politische Landschaft der Insel. Die drei großen Klosterzentren der Hauptstadt konnten zu jedem Zeitpunkt 30.000 Gläubige aufnehmen. Dies zeigt sich unter anderem an großen erhalten gebliebenen Steingefäßen, von denen jedes bei jeder Mahlzeit bis zu 1.000 Menschen mit Reis versorgen konnte. Zum Vergleich, bei der umstrittenen Umwandlung der Hagia Sophia in eine Moschee im Jahr 2020 wurden nur 1.000 Gläubige eingeladen. Aber auch hier bedurfte es engagierter Vermessungsarbeiten, bevor man über die gewaltigen Stein- und Backsteinbauwerke von Anuradhapura hinaus in das Einzugsgebiet von 500 Quadratkilometern blicken konnte, das sich über die größeren ländlichen Regionen erstreckte und in seiner Blütezeit schätzungsweise 250.000 Menschen beherbergte. Diese Fläche ist rund viermal so groß wie die heutige Stadt Liverpool. Versorgt wurde das riesige Gebiet über Kanäle aus Holz und Stein, die eine Verbindung der zentralen Tanks mit Wasserspeichern in dem fast 100 Kilometer entfernten Gebirge herstellten. Diese größeren Anlagen wurden wie in Groß Angkor staatlich verwaltet, aber kleinere Feldanlagen, Reservoire und die Verlegung von Flussläufen wurden von lokalen Bauerngruppen aus der umgebenden Landschaft unabhängig von den größeren staatlichen Bauprojekten und politischen Machtverschiebungen vorgenommen. Die gleichen Bauern entwickelten auch Gärten und verlegten ihre Ackerflächen häufig, um Teile der tropischen Trockenwälder zu erhalten und sowohl ihre Ernährung als auch die Nutzung der Landschaft über den Reisanbau hinaus vielseitiger zu gestalten. Schließlich läuteten politische und klimatische Schwankungen das Ende des alten Anuradhapura als religiöses und politisches Zentrum ein. Im 12. Jahrhundert wurde die singhalesische Hauptstadt zunächst nach Polonnaruwa verlegt. Im 13. Jahrhundert verließen die Herrscher den trockenen Norden völlig und zogen nach Süden, in die feuchteren tropischen Wälder von Dambabeniya und schließlich nach Kandy. Grund dafür waren wahrscheinlich Schwankungen im Monsunsystem des Indischen Ozeans, die zur Folge hatten, dass die von den Wasserreservoiren abhängigen Städte des Nordens unter heftigen Dürren litten. Die Region erlebt noch heute in den Sommermonaten ausgeprägte Trockenzeiten. Aber selbst wenn das staatliche System an einzelnen Orten dahinschwand, blieb es durch die Umzüge in der Region als Ganzes bestehen. Darüber hinaus verfolgten die unabhängigeren Bauern auch hier ihren eigenen Kurs, als die politischen Strukturen zerfielen. Gegen Ende des 12. Jahrhunderts, nachdem die Herrscher bereits abgezogen waren, nahmen beharrliche Bauern verschiedene Teile von Anuradhapura wieder in Besitz und rissen die Denkmäler ab. Als britische Kolonialbeamte im 19. Jahrhundert in den Norden des Landes kamen, fanden sie zwar Ruinen vor, aber überall in der Region von Anuradhapura gab es auch Reisanbau und Wasserwirtschaft in kleinem Maßstab. Die Stadt existiert übrigens noch heute. Allerdings ist der Tourismus jetzt die Haupteinnahmequelle. Insgesamt war Anuradhapura seit 1700 Jahren als städtisches Zentrum besiedelt und über weitaus längere Zeit die Hauptstadt Sri Lankas als die heutige Metropole Colombo, die zuvor zwar von Kaufleuten aus vielen Kulturkreisen besiedelt war, sich aber erst seit dem 16. Jahrhundert und im Rahmen der portugiesischen, niederländischen und britischen Kolonialherrschaft zum wichtigen städtischen Zentrum entwickelte.